Band 1, Kapitel 2 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 1, Kapitel 2. In Kilikien, nahe bei Tarsus, ragte in einer abgelegenen öden Vorstadt aus düsteren Zypressen ein düsteres Gebäude. Wie eine Feste umschlossen es hohe Steinmauern. Und es war auch eine Feste. Eine Wehrburg der Kirche. Eine Klosterschule, in welcher Knaben und Jünglinge streng abgesperrt von dem Lärm und von den Verführungen des Lebens für den Priesterberuf vorgebildet wurden. Nicht alle hatten freiwillig diese Laufbahn gewählt. Es waren viele Waisen darunter, meist Söhne von Hochverrätern oder von Hingerichteten. An das schweigende Haus mit seinen schmalen, lichtarmen Gängen und den schmucklosen, einfenstrigen Zellen der Zöglinge stieß ein nicht minder freudlos anmutender Garten. Entlang den altersgrauen Mauern starrten die dunkelgrünen, finsteren Zypressen und in jedem Eck der rechtwinkligen Umwallung schüttelte eine einsame Pinie, traurig und verträumt, das schwermütige Haupt. Der Rasen des Gartens war von der heißen Sonne braun gebrannt. In der Mitte lag der verwitterte Steinbrunnen fast ausgetrocknet. Er sollte einen Springquell vorstellen, aber nur ein kläglich dünner Wasserstrahl hob sich mit schwacher Regung ein paar Fuß aus dem schwarzen Marmorgrund, um alsbald wie todesmatt und lebensmüde, wie verzweifelnd geräuschlos wieder herabzugleiten. Es war Hochsommerzeit. Mitleidlos brannte die grelle Mittagssonne senkrecht nieder auf die blendend weißen Sandwege, die den viereckigen Raum, ein Kreuz bildend, schnitten. Kein Busch, keine Blume ward hier geduldet. Sie hätte auch verschmachten müssen. Daher flog hier auch nie ein Falter, kein Vogelsang. Die Schwalbe hielt im Zwitschern ein, flog sie über den öden Raum dahin. Rings alles still, bis auf das einförmige Gezirp der Zikaden auf den in der Glut badenden, waagerechten Ästen der Pinien. 12 Jahre nach jener Mordnacht waren vergangen. Da wandelten unermüdet, ununterbrochen, trotz der drückenden Hitze auf den schattenlosen Wegen, langsam, in immer gleichmäßigem Schritte dahin, ein Mann in reifen Jahren und ein halbwüchsiger Jüngling. Beide barbeutig, bararmig und barfuß, beide in lange, weißgraue Kutten als einziges Gewand gekleidet. Die waren von Ziegenfell, das Haar nach innen gekehrt, ein dreifach geknoteter, derber Strick hielt das raue Kleid über den Hüften zusammen. Der Jüngling bemerkte, wie der zu seiner Rechten Schreitende schwer unter der sengenden Hitze litt. Er atmete mit Anstrengung, er wischte wiederholt den Schweiß von der hohen, tief gefurchten Stirne. »Wie kann ich dir danken?« sprach der Jüngere. Das dunkle, seelenvolle Auge mit den lang schattenden, schwarzen Wimpern zu jenem aufschlagend. »In Christo, Geliebter, du mein Lehrer, mein einziger Freund auf Erden, du mein Ein und Alles, mir legt der Abt die Buße auf, und du...« Du teilst sie freiwillig mit mir, nur um sie dir zu erleichtern, meinen gottgeliebter Sohn. 1000 Vaterunser sind dir auferlegt, hintereinander in der Sonnenglut zu beten, dann mir zu beichten und die von mir über dich zu verhängende weitere Buße zu leisten. Ich begleite dich, bis du 1000 Gebete zu Ende gesprochen. Ich weiß, du wandelst leichter, schreite ich neben dir. Dankbar drückte ihm der Jüngling die Hand. »Darf ich jetzt, nachdem ich die Strafe erlitten, fragen, weshalb ich bestraft ward? Vorher ist es ja verboten.« Der andere nickte, ließ das durchdringende, fast unheimlich scharf blickende Auge auf ihm ruhen und strich ihm über das glänzend schwarze, ganz kurz geschorene Haar. »Jetzt darfst du fragen. Du wurdest gestraft wegen geistlicher Hoffart, o mein Julianus.« »Ich?« rief der Jüngling und blieb erschrocken stehen. »Oh, die heiligen Wissens, wie demütig ich bin im tiefsten Herzen, wie zerknirscht im Bewusstsein meines Unwertes, meiner Sündhaftigkeit. Was habe ich verbrochen?« »Du hast, als du dich unbeachtet glaubtest, in deiner Zelle einen Stachelgürtel um die Lenden geschnürt.« Jähes Blut schoss in die wachsfahlen, eingesunkenen Wangen des jungen Büßers. Die schmächtige, noch beinahe knabenhafte Gestalt bebte. »Wer hat? Wie ist es möglich? Ich war ganz allein.« »So wähntest du. Aber Gott nicht nur, auch der Abt sieht dich, wo dich niemand sieht.« Da wechselte der Ausdruck auf dem schmalen, hageren Antlitz des Jünglings. Zornig loderte nun sein dunkles Auge, die blauen Adern in den Schläfen schwollen an. »Lysias, das ist elende Auflauerei!« Erschrocken sah sich Lysias um. Er legte warnend den Zeigefinger der Linken auf den Mund. Da lag der Jüngling schon, wie vom Blitze niedergestreckt, vor ihm im Staub, umfasste seine Knie und flehte, »O, vergib den Frevel, die Todsünde des Zornes!« »Und die schlimmere des Zweifels, würde Abt Konon sagen«, sprach Lysias ihn erhebend. »Kann Gott dem heiligen Abt nicht enthüllen, was du im Verborgenen treibst? Es ist aber Überhebung, ist geistlicher Hochmut, durch heimliche Kasteiung mehr Ruhm als die Brüder vor Gott gewinnen zu wollen. Nun zu deiner Beichte. Aber bevor wir damit beginnen«, hier verschärfte sich wieder wie drohend der spähende Blick, »ich muss bis in die tiefsten Wurzeln deiner Gedanken, bis in die feinsten Keime deiner Neigungen dringen und deine ganze Vergangenheit überschauen, um dich, den Gewordenen, zu begreifen. Erzähle mir also von Anfang, von deiner frühesten Kindheit an, die Geschichte deines jungen Lebens. Nur stückhaft getrübt durch der Menschen Hass oder Vorliebe kam mir manche Kunde davon zu in der Einsamkeit dieses Klosters«, fügte er zögernd bei. »Gern, mein Vater, aber du weilst noch nicht so lang, nicht häufig im Kloster, wo...« Ein leichtes Gewölk zog über die tiefgefurchte Stirn des Mannes. »Lass das! Einstweilen nur so viel. Ich reise oft nach Ägypten, meiner Heimat, zurück.« »Wohl in das Mutterkloster unseres Klosters, wie fast aller anderen, welches Pachomius, der Fromme, auf jener Insel des Nilstroms, Tabenae...« »Nicht doch! Frage nicht! Dann zu rechter Zeit wirst du viel mehr aus meinem Munde vernehmen, als du je ahnen könntest. Beginne. Ich weiß also, du bist der Sohn des Patricius Julius, der Neffe des großen Imperators Konstantin, der Vetter unseres jetzigen Herrn Konstantius.« »Dem Gott langes Leben und Sieg verleihe«, unterbrach der Jüngling die mageren, schmalen Hände fromm zum Gebete faltend. Scharf prüfte dabei der Ältere den Ausdruck seiner Mienen. Er fand, mit Überraschung, die Worte der vorgeschriebenen Formel wurden nicht formelhaft oder erzwungen, vielmehr mit tiefer Empfindung aufrichtig gesprochen. »Noch in der Stunde des Todes des großen Herrschers«, fuhr Lysias fort, »wurden alle seine Verwandten getötet, auf Befehl des neuen Herrn, Konstantius, dem Gott langes Leben und Sieg verleihe«, wiederholte Julian, aber diesmal furchte sich ihm wider Willen die weiße Stirn. »Ausgenommen nur seine beiden Brüder, Konstanz und Konstantinus, mit denen er sich, nach des Vaters Gebot, in das Reich teilen musste. Zu ihrem Glücke weilten sie nicht in Nikomedia, damals ward auch hingerichtet dein Vater, obwohl er dem Konstantius nicht nur Vaters Bruder, auch noch sonst verbunden war, nicht?« fragte er lauernd. »Gewiß, es war meines Vaters Eidam, er ist nicht nur mein Vetter, auch mein Schwager. Er war mit meiner kurz vorher verstorbenen Schwester vermählt, unser Imperator Konstantius, dem Gott«, er brach kurz ab. Lysias warf einen befriedigten Blick auf den innerlich Ergrimmten und fuhr fort, »als nun das Ärgste geschehen war«, »als das Ärgste geschehen war«, unterbrach Julian mit einem wohlgefälligen Lächeln, »da geschah erst das Ärgste. Ist es eine Sünde, o Vater«, er errötete sehr anmutig, »dass ich mich stark erfreue an solchem dialektischen Spiel?« »Am Wortwitz? Eine Eitelkeit ist es, eine Schwäche, nicht gerade eine Sünde. Du bist überhaupt recht witzig, aber noch viel mehr eitel als witzig, o Julianus.« »O mein Lehrer!« »Jawohl, trotz aller Demut, zu der du dich, oft schwer, zwingen musst, du gehst vernachlässigt einher, aber wie Sokrates zu Antisthenes sprach, durch die Löcher deines Mantels strahlt deine Eitelkeit hindurch.« »Du hast recht«, flüsterte Julian und schlug die langen Wimpern nieder. »Ich will es abtun.« Er bückte sich, ihm die Hand zu küssen. Lysias entzog sie. »Du wirst das nicht können, mein lieber Sohn. Es ist deine eigenste Eigenart. Aber hüte dich, man beherrscht die Menschen durch ihre Lieblingsschwäche. Dich wird man durch deine Eitelkeit beherrschen.« »Mich, den armen Mönch? Wer sollte das der Mühe wert finden?« Ein scharfer Blick schoss hier aus den leidenschaftlichen Augen des anderen. »Wer? Nun, vielleicht ich, Julianus.« »Du scherzest. Übrigens, von dir will ich mich beherrschen lassen, immer da.« »Willst du?« fragte Lysias mit einem stechenden Blick. »Ich werde dich dieses Wort dereinst gemahnen, Julian. Aber fahre fort. Was war noch ärger als dieses Ärgste, als diese Morde?« »Der Gebrauch, Der Missbrauch, den der Mörder von dem Erfolg machte gegenüber den Seelen von uns drei Kindern, die er noch verschonte, der Herz verhasste. Feuer loderte aus den Blicken des Jünglings. O, vergib, mein Vater, aber ich kann ihn noch immer nicht recht lieben, den Augustus. Ich weiß ja, liebet eure Feinde, vergebet euren Schuldigern und so weiter. Ach, was er mir getan, ich verzeih's ihm. Aber was er Gallus, was er der heißgeliebten Mutter, der Schwester, ich kann es nicht verzeihen. Strafe mich, versage mir den Sündenerlass, denn das ist meine schlimmste Beichte. Aber ich kann nicht, noch nicht. Und in überwältigender Qual des Gewissens warf er sich abermals seinem Beichtiger zu Füßen. In heißer Angst flehentlich sah er zu ihm empor. Da zuckte der die Achseln, sah sich vorsichtig um und sprach dann ganz ruhig: Wenn du nicht kannst, kannst du nicht. Ich tät's auch nicht. Es ist wieder die Natur. Steh auf. In äußerster Überraschung, ja Bestürzung, sprang der Jüngling auf die Füße und starrte ihn an. Was ist das? Das war kein christlich Wort, aber ein wahres. Still, kein Aufsehen, die Späher, sie lauern da oben hinter den Fenstervorhängen auf uns herab. Erzähle weiter. Doch Julian konnte sich noch immer nicht erholen von seinem Staunen. Wahrheit außer der Kirche? Gegen die Kirche? Das gibt es nicht, flüsterte er entsetzt vor sich hin. Und du bist ein Priester des Herrn? Ein Priester bin ich. Ein Priester großer Herren und meines Herrn. Gedulde dich noch, sprich weiter, ich befehle es. Mit Anstrengung fasste, sammelte sich Julian. Er konnte das suchende Auge nicht lösen von dem Antlitz des widerspruchsvollen, rätselhaften Mannes. Wir waren, sobald die Krieger hinweggestürmt, von unserem Arzt und einem Mönch, einem Freund unseres Hauses, der in der Mordnacht den todkranken Bruder pflegen half, aus den blutbespritzten Gemächern in das Asyl einer Kirche geflüchtet. Von dort aus ließ der Imperator nach mehreren Tagen uns drei Geschwister in den Palast holen. Mit Gewalt riss uns der Kriegstribun der Prätorianer aus den Armen unserer Beschützer. Zum Tode, meinten die beiden, würden auch wir nun geschleppt. Mir war's gleichgültig, ich weiß nicht warum. Obwohl ein Kind war ich wie lebensmüde. Ich beruhigte die Schwester Juliana, die sich ängstlich an mich klammerte, küsste sie auf die Augen. Wir haben uns immer so lieb gehabt und sprach: Weine nicht, liebes Schwesterlein, wir sind Waisen, wir haben auf Erden keinen Freund, denn auch die Mutter ist wohl ermordet. Der gute Mönch sagte, sie ist aus dem Hause des Arztes, der die Bewusstlose gerettet hatte, von Kriegern mit Gewalt fortgeführt worden. Waisen aber sind am besten geborgen im Grabe der Eltern, denn dann sind sie nicht Waisen mehr. Ein 6-jähriger Knabe, staunte Lysias. Wieder natürlich frühreif. Aber Gallus, mein Bruder, 7 Jahre älter als ich, inzwischen genesen, tobte gegen den Tribun. Er schlug nach ihm, er wollte ihm das Schwert aus der Scheide reißen. Mit Gewalt musste der Mann den Zappelnden auf den gepanzerten Arm nehmen. In dem Vorhof der Basilika wurden wir in 2 Sänften gehoben. Ich mit Juliana, den schreienden Gallus, nahm der Tribun in die andere. Die Läden der Sänften wurden sorgfältig geschlossen. Das Volk auf den Straßen sollte nicht erfahren, wer da in das Palatium zum Tode gebracht werde, auf dass es nicht versuche, uns zu befreien. 60 Prätorianer waren aufgeboten, 3 Kinder vom Entspringen abzuhalten. Waffenklirrend umdrängten sie die Sänften. Die Neugierigen, die herzuliefen, den Aufzug zu sehen, mit gefällten Speeren abwehrend. In den Palast angelangt, wurden wir vor den Imperator geführt. In dem von Gold und Elfenbein leuchtenden Saale saß er, umgeben von den Großen und von den Eunuchen des Hofes, auf dem hohen Thron. Blutrot der Thron, blutrot sein Mantel. Ich sah sein Antlitz zum ersten Mal, das leichenfahle, hagere, stets von heftigem Zucken bewegt, den unsteten Blick. Genug, ich kenne ihn. Mir schauderte. All das Blutrot mahnte mich des Blutes der meinen, die ja auch die seinen gewesen, das er in Strömen vergossen. Schuldlos Blut färbt wohl besonders stark, das musste ich immer denken. Auf einen Wink des Obereunuchen sollten wir vor dem Augustus auf die Knie niederfallen. Juliana gehorchte. Auch ich, da ich mich nicht berühren lassen wollte, wie Gallus geschah, den sie an den Schultern niederdrückten. Nun ward uns verlesen, uns 3 Kindern, um mein Vater, unser Todesurteil. Mit Berufung auf Gottes Ausspruch, dass er die Schuld der Eltern rächt bis ins 4. Glied. Unsere Eltern seien wegen erheblichen Verdachtes des Hochverrats hingerichtet. Wir hätten, vermöge der vorbeugenden Gerechtigkeit, das Gleiche verdient. Des Vaters und der Mutter Vermögen sei dem Fiskus verfallen und bereits eingezogen. Wir wurden nun gefragt, ob wir alles verständen. Die Schwester und ich, wir nickten stumm. Gallus aber ballte die Faust wider den Imperator und schrie zum Thron hinauf. »Ja, ich versteh's, Herodes, blutiger Herodes, Kindermörder!« Der Augustus ward noch bleicher, als er war. Bleicher als bleich. Klingt das nicht zierlich? Schon wieder ein Wortspiel, o Julianus, du eitler als eitel. Aber Eusebius, der Präpositus und Obereunuch fuhr fort. Konstantius hatte kein Wort gesprochen, nur scheuen Auges von mir auf Gallus, von Gallus auf mich geblickt. Dem Tode seid ihr verfallen, über eurem Nacken schwebt das Schwert des gefällten Urteils. Ein schiefes Bild, nicht? Ich musste das damals schon denken. Allein die Gnade des Imperators lässt es, noch unvollstreckt. Lebt, lebt weiter unter dem hangenden Schwert, aber seid stets dessen Gedenk, jeden Augenblick ein Zucken der imperatorischen Wimper und es fällt auf eure Nacken. Gallus wollte erwidern, er machte drohend einen Schritt gegen den Thron hin, da winkte der erschrockene Imperator hastig mit dem Zipfel seines Purpurmantels. »Hinaus, hinaus«, stieß er hervor mit hohler Stimme. Es war sein erstes Wort, und hurtig schoben und drängten die Prätorianer uns an den Schultern aus dem Saal. Draußen wurden wir sofort getrennt. Umsonst barg ich die laut weinende Schwester an meiner Brust. Sie rissen sie aus meinen Armen. Ich sah sie, sah Gallus niemals wieder. Ich ward in geschlossener Sänfte aus der Stadt geführt, ans Meer, eingeschifft und zuerst nach Ionien, alsbald aber hierher nach Kilikien gebracht. Dort, an der Schwelle der Mauerpforte, empfing mich der heilige Abt und verkündete mir, der Imperator habe mir das Leben geschenkt, nur unter der Bedingung, dass ich mich nie vermähle und dass ich ein Priester des Herrn werde. Mir war alles gleich, auch Tod oder Leben. Diese hohen, finsteren Mauern schienen mir Grabesmauern. Sind wir doch hier auch so gut wie begraben. Keine Kunde von der Außenwelt dringt in diese Stelle. Weiß ich doch nicht einmal, ob meine Mutter, meine Geschwister noch am Leben sind. Der heilige Abt verbot zu fragen. Nur durch deine Güte erfuhr ich ja auch von dem Wichtigsten, was in diesem Reiche der Römer geschehen ist in all diesen 12 Jahren. In unserem Haus, dem der Constantia lebt, scheint es die Wolfsart von Romulus und Remus fort. Die 3 Brüder, die Söhne und Erben des großen Konstantin, Constantius, Konstanz und Konstantin, die sich in das Reich geteilt, gerieten in Streit um die Beute, das heißt um das Erbe der in jener Mainacht Gemordeten. Konstantin fiel, sinnlos vor Gier, nach Räuberart in das Gebiet des Konstanz ein und ward erschlagen wie ein Wolf im Walde. 10 Jahre darauf trieb Konstanz durch seine Ungerechtigkeit einen tapferen Feldherrn, Magnentius, zur Verzweiflung, zur Empörung und fiel auf der Flucht. Schwer, furchtbar, blutig hatten des letzten übrigen der 3 Brüder, hatten des Konstantius Heerführer zu ringen, bis sie Magnentius niedergekämpft hatten. So herrscht jetzt Konstantius allein über den Weltkreis. Von den fernsten Atropaten östlich vom Tigris im fabelhaften Morgenland bis zu den Britannen, die in den Nebeln des Weltmeers verschwinden. Und vom Mittellauf des Nils bis zu dem grausigen Rheinstrom, der manchmal, sagt man, zu festem Eis gefrieren soll. Weh, wer das schauen müsste. Aber welche Fülle der Macht, fast zu gewaltig für einen Sterblichen. Kann Konstantius? Er schwieg, in Sinnen versunken. Lysias blieb stehen. Hättest du Lust, ihm einen Teil dieser Bürde abzunehmen? Scharf, durchdringend prüfte er bei der Frage die Mienen des jungen Mönches. Dieser aber lächelte schwermütig. Ich? Wie du spottest. Doch freilich, wäre ich nicht zum Dienste des Herrn bestimmt, weißt du, was ich am liebsten werden möchte? Ein großer Feldherr, im Dienste des Römerreichs Perser und Germanen und alle Barbaren hinwegscheuchen von den Grenzen in sieghafter Schlacht. Nun sprüht dein dunkles, sonst so träumerisches Auge Blitze. So gefällst du mir, o Julianus. Aber erzähle weiter. Wie erging es dir nun hier? Trotzest du nicht den schimpflichen Zwange? O nein, willenlos ließ ich alles mit mir geschehen. Doch geschah mir nichts Schlimmes, nichts Schlimmeres als den anderen Knaben. Lernen, beten, büßen, büßen, beten, lernen, so verstrichen mir die Jahre hier. So werden sie wohl verstreichen, bis ich sterbe, hoffentlich bald. Lernen, büßen, beten. Erschöpft hielt der kleine Schmalbrüstige inne. Ja, murmelte der andere vor sich hin. Und was beten, was büßen, was lernen? Wie meinst du, heiliger Vater? Nenne mich nicht heilig, nicht Menschen sind heilig, nur die... Du sagtest, was lernen? Ja, freilich, es genügt mir wenig auf Zweifel, die Fragen, die mich zu eifrigst umtreiben, Tag und Nacht erhalte ich Antwort weder von den Büchern, die wir auswendig lernen, inwendig wäre besser, nicht? Lächelte er, erfreut über die Wortwendung. Noch mündlich von den Vätern, Eingebungen der Dämonen nennen sie meine quälendsten Fragen und verordnen mir dafür Bußen. Ich frage gar nicht mehr, und ich möchte doch so gern. Brennend verlangt mich zum Beispiel zu wissen, mehr zu wissen, als die heiligen Bücher sagen, vom Werden und Wesen der Welt, des Lichtes, der Sonne da oben und der Sterne. Oh, wer mir davon Kunde gäbe, wo finde ich sie? Hier, sagte Lysias, und nach einem vorsichtigen Blick nach den Fenstern des Klosters griff er in seine Kutte und zog zwei starke Papyrusrollen hervor. Und hier, rasch, unter dein Gewand damit. Aber Julian zögerte. Erstaunt blickte er auf die Überschriften. Platons Timaeus und Plotin, sie sind streng verboten, bei Geißelung. Fürchtest du dich, Julian? So gib sie zurück. Nur mit meinem Leben. Oh, Dank, Dank! Und er wollte sich wieder in den Staub vor ihn werfen. Lysias hielt ihn ab. Nicht doch. Man kniet nur vor jenen, die dem All das Licht gesandt haben und dir, mich. Und meine Beichte? Und die Vergebung meiner Sünden? Du trachtest nach dem Licht. Der Gott des Lichts, der Oberste von allen, vergibt dir, durch mich, alle Sünde. Denn nur eins ist Sünde. Nicht nach dem Lichte, nicht nach den guten Gewalten trachten. Du bist nun reif, so viel zu hören. Bald mehr. Genug für heute. Es grüßt dich, Julianus, durch mich, der göttlichste Gott. Er strich ihm mit der rechten über Stirn und Augen. Und raschen Schrittes eilte er hinweg. Verzückt schaute ihm der Jüngling nach. Ende von Band 1, Kapitel 2.